Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Da sitzen wir wieder, Holger, in der ersten Reihe. Ne? Und einer weiteren Ausgabe von Kesslers Garage, ein Quell der Sendungsthemen. Wie viel Autos hattest du da stehen? Ich frage dich das jedes Mal. Ja, ich habe immer noch nicht durchgezählt. Ich muss auch überlegen. Ein gutes Dutzend. Bestimmt. Ja, man muss ja auch überlegen, was, also ist da wirklich jeder Teileträger und jedes Wrack, zählt das mit als Auto? Oder? Gibt es zu jedem eine Geschichte zu erzählen, ja, die nicht nur deine, sondern auch eine Automobile ist? Ja, klar. Also irgendwie, ich hab die ja nicht umsonst. Ne? Ja. Die sind ja nicht einfach wahllos und willkürlich da reingestapelt, sondern ich nehme ja immer ein Auto, was eine Emotion auslöst bei mir. Viele davon sind Mercedes, darum reden wir schon wieder über Mercedes. Der 116er, wie verhält er sich zur Tirpitz-Klasse, die wir neulich mal besprochen hatten? Na, die Tirpitz ist ja der W140, das ist dann die, muss man kurz überlegen, die dritte S-Klasse. Ja, die dritte S-Klasse. Also es gab natürlich immer schon Mercedes-Autos, die, weiß ich nicht, 280 oder 300 SE hießen. Diese großen, also die Adenauer-Mercedes und sowas, ne? So. Genau, also der, glaube ich, der Adenauer, der hieß nur 300. Ja. Der hatte noch kein S, ja. Also das S war ja im Vorkrieg, da gab es ja den SSK und den SSKL. Ja, und SS? Naja gut, okay, es war damals noch anders belegt. Das ist auch blöd. Ja, also, jetzt heute ein Auto auflegst, das SS heißt. Schnell oder Sport oder sowas, nicht? Finde ich auch immer ein bisschen irritierend. Meine Vespa ist ja eine SS. Mhm. Supersport. Ja. Das ist halt, naja, so, genau, wie ich mal so denke. Also, ja, mein Gott. Und also die S-Klasse, die erste echte S-Klasse war, der kam 1972 raus, vor 50 Jahren. Wow. Vor 50 Jahren. War das der 220 S, die Heckflosse noch? Nee, den gab es auch. Da gab es ja auch einen 220 und 300 SE. Das war aber... Nee, stimmt, das war der Vorgänger, okay, aber der das ersten heißt, echten S-Klasse. Das ist dann praktisch der 123er in S-Klasse sozusagen. Nee, das war der 110er in S-Klasse. Also die Heckflossen, es gab ja damals... Nee, ich meine jetzt nicht die Heckflosse, sondern was du sagtest, in den 70ern die erste echte S-Klasse. Ja, das war das Parallelmodell. Also der 123er kam ja einen Augenblick später. Da, ja, aber wenn man diese auf der Straße sieht, sieht halt aus wie ein größerer 123. Genau, man sieht, also stilistisch sind die schon eng verwandt. Okay. Und davor gab es ja auch schon der 300 SEL 6.3. Das, was AMG groß gemacht hat. Der hatte doch auch so ein total krasses, aktives Fahrwerk oder sowas, ne? Das war der W100, das war der 600er, der hatte ein pneumatisches Fahrwerk, ein luftunterstütztes Fahrwerk. Geil. Ja, da wollte man eben nicht die Hydropneumatik kopieren von Citroën, sondern hat eben da was anderes gebaut. Und der Motor aus dem W100, der M100, der war dann im 300 SEL drin, der 6.3er, ja, also der W109 hieß der. So, aber das W116. Genau, die alten 100, W108, W109, das hieß ja dann, nachdem es den 116er gab, die erste S-Klasse, hieß der ja Moment, alte S-Klasse. Der 116er ist eine S-Klasse. Das ist die S-Klasse, die erste S-Klasse. Normale Limousinen von Mercedes kümmerst du dich gar nicht drum, außer deinen 190er. Naja, die gab es ja schlicht noch nicht damals. Okay, also das ist der 116er ist diese erste S-Klasse, das was ich jetzt 123... Die erste echte S-Klasse, okay, die 1972 rauskam als... 350 SE. Mhm. Ja, das war der erste. Also in Amerika gab es den dann auch schon als 450 SE. Aber mit der hässlichen Stoßstange dann immer, ne? Naja, mit der, genau. Das war eben den Crash-Normen damals geschuldet. Die sah irgendwie voll scheiße aus, weil es immer so. Ja, aber die Zeit relativiert das alles. Ja, stimmt. Wenn du die heute siehst, freust du dich auch, ja. Ist auch nett, nicht? Also jedenfalls. Der unmittelbar vor dem Launch der ersten S-Klasse gab es ja das ESF, also das Experimental Safety Fahrzeug oder experimentelles Sicherheitsfahrzeug, so, der dem 116er schon fast wie aus dem Gesicht geschnitten war. Also da wurden sehr, sehr viele Sicherheitsfeatures drin realisiert, aha, die dann auch in die Serie einflossen. Also Knautschzone, geschäumtes Lenkrad. Und vorher gab es keine Knautschzone? Nee, doch, stimmt, vorher hat Mercedes die Aufprallenergie an das andere Fahrzeug abgegeben, ne? Die Knautschzone, die gab es schon, die gab es sogar schon im 110er, also die gab es schon eine ganze Weile. Aber da wurde eben nochmal wesentlich mehr eingebaut. Der 116er hatte eben als erstes ein Airbag, konnte man damals kaufen. Das war das erste Fahrzeug, was ein ABS hatte. Lenkrad. Und eben genau eine Prallplatte. Ja. Auf dem Lenkrad, die gab es in den allerletzten 108ern, 109ern gab es die auch schon. Und im Strich 8er gab es auch schon nach der Modellpflege. Allerdings eben, da gab es auch schon die 116. Ich wollte eigentlich einen blöden Witz machen mit Lenkrad, aber gut. Ja, welche? Lenkrad, Sicherheitsfeature. Ja, alle mal lachen, aber ja gut. So ein bisschen bleibt es im Halse stehen. Ja, genau. Ja, gut. Okay, also fing an. Was, also Airbag, ABS, sagst du? ABS, Gurtstraffer, gab's das? Gepolsterte Armaturenanlage. Stimmt, das war auch sowas Neues damals, ja. Ja, dann Sicherheitslenksäule gab's auch beim 116er. Was macht eine Sicherheitslenksäule? Die schiebt sich beim Aufprall nicht in deinen Sternum, in deinen Brustkorb, ja, sondern in sich zusammen, sodass sie eben dich nicht erreicht. Und dann auch eben schon sehr ausgefeilte Sitzanlagen, eben die auch den Kräften, die dann da einwirken, widerstehen können und nicht rausreißen. Gab's ja auch Autos, wo sich der Sitz dann selbstständig gemacht hat. So, ein alter C-Rekord zum Beispiel. Zum Bleistift, ja. Genau. So, den Wagen gab es dann in vielen Ausführungen. Also es gab dann später, glaube ich 1973, kam dann auch der M110, also der rein Sechszylinder raus. Die Buchhalterausstattung, das W116 war ja der 280S. Mhm. 2,8 Liter rein Sechser mit Vergaser. Buchhalterausstellung, weil er ein bisschen billiger war, aber dafür mehr gesoffen hat, oder... Nö, hat er gar nicht so, nicht? Also der hatte eben dann bestimmte Sachen, der hatte eben nicht die Leistung, der hatte nur 160 PS, was auch völlig okay war. Ja, der Motor war klasse. Und wenn man den als 160 PS S hatte mit Handschaltung, dann fuhr der gut. Ja, also der 160 PS 6 Zylinder. Wie viele Gänge hatte der mit Handschaltung? Vier. Ja, vier war damals Standard. Nicht? Man konnte gegen Aufpreis auch ein Fünfganggetriebe haben. Heute ein gesuchtes Feature, was allerdings nicht so langlebig war. Also das Fünfganggetriebe war ein bisschen empfindlich. Deswegen kriegst du heute faktisch keine mehr, die noch funktionieren. In der Regel wurde aber die S-Klasse natürlich mit einer Automatik gekauft. Ne? Gehört das ja, einfach das so. Ist halt, wenn eine Sänfte, ja. Wobei die Sechszylinder, also sowohl der Vergaser als auch der erst D-Jet und später dann K-Jet-Tronik befeuerte Sechszylinder mit 100, immer, der hatte immer so um die 185 PS, 180, 179, ja, je nach Abgasregelung. Mhm. War eben leistungsfähiger und hat auch nicht ganz so viel Sprit genommen, allerdings mit einer Automatik kombiniert. Den musste man immer erstmal so auf 4000, 4200 kriegen, bis der sich richtig bewegt hat. Ja. Das ist viel. Naja, aber die Autos waren seiner... Gut, wir reden über Benziner auch noch, ja, ne? Da ist das ein bisschen weniger. Ja. Naja, die haben ja bis 6000, 6200 oder so haben die ja gedreht, nicht? Also die schon. Ja, aber man will ja, dass der vor sich hin tuckert. Weil das damals, es war eine andere Welt, Holger, ja, da waren die kürzer übersetzt, auch die Hinterachsen waren kürzer, also das Drehzahlniveau lag damals im Ganzen höher. Ah, okay. Ja, okay. Es war eben noch, also die wurden ja konstruiert vor der ersten Ölkrise. Ja, stimmt, ja. 1972, ja. Ja, da war es noch egal, als das Ding auf den Markt kam. Wie war denn dann die Akzeptanz von, also du schmeißt ein Fahrzeug als total modern und neu und super auf den Markt, aber es verbraucht halt so viel Sprit. Naja, der hat ja für die damalige Zeit immer noch relativ wenig verbraucht. Also es war ja ein relativ sparsames Auto für die damalige Zeit. Wenn man sich überlegt, damals, wer fuhr damals V8? V8 gab es in Ami-Schlitten und wer hatte sonst noch einen V8 unter der Haube? Ne? Also ganz BMW wenige. BMW damals noch was gehabt? Die BMW hatte keinen V8. Okay. Die hatten damals eben nur das Eisenschwein, den M30, den Rheinsechser. Ja, ja. Ein legendär guter Motor. Hast du eigentlich BMWs in deiner Sammlung? Einen. Ah, immerhin. Ja. Den kriegen wir auch noch. Reden wir auch noch drüber. Christophs Garage. Ich sag's jetzt schon mal. Ein Dreier, den ersten Dreier, ein E21. Geil. Im Alpina-Trim. Ja, ja. Da gibt's ja ein passendes Motorrad dazu, das ich gerne hätte. Sehr schön. Also, sozusagen, machen wir noch mal einen extra Podcast raus. So, und der 116er wurde dann also wirklich als das beste Auto der Welt apostrophiert. War es damals wohl auch. Moment, das war die Tirpitz-Klasse aber doch auch. Na gut, das wurde, das war die S-Klasse jedes Mal. Die war ja zwei Generationen später. Ja, aber also, das heißt, Mercedes hat immer wieder das beste Auto der Welt gebaut? Die haben es erstmal gesagt, aber okay. Also beim 116er kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich den Wettbewerb anguckt, da gab es nichts, was daran kam. Der 116er war damals wahrscheinlich wirklich das beste Auto der Welt. Und vermutlich dann auch noch auf einem Konstruktionsniveau oder Haltbarkeitsniveau, also ein Auto für die Ewigkeit im Grunde, oder? Nee, das kann man nicht sagen. Also die mechanischen Komponenten, waren schon sehr, sehr, sehr haltbar. Aber leider der Korrosionsschutz, also der hätte besser sein können. Okay. Ja, also gerade so die ersten Modelle, aber das hatte damals die Autowelt ja sowieso. Die rosteten einfach so. Stimmt, ja. Mitte der 70er bis Ende der 70er, es war furchtbar. Also die rosteten. Und deswegen gibt's eigentlich heute auch nur noch verhältnismäßig wenig 116er, die wirklich gut und nicht aufwendig saniert und geschweißt worden sind. Also du kriegst ja heute immer noch so eine Wracks, die mit ohne Unterboden, also da wo wirklich fast alles rausfällt. Aber die braucht auch keiner, nicht? Also die paar 116er, die richtig gut sind, die noch fahren, das sind wenig, also nicht annähernd so viele wie 123er. Die sind alle gut und die müssen eben auch nicht mehr gemacht werden. Wie ist denn der, abgesehen dann vom Spritverbrauch, also abgesehen von der Ölkrise, wie ist der denn angekommen im Markt? Also sehr gut, sehr gut. Also der war ein Knaller, nicht? Also die Kunden, das waren natürlich immer alles Vorstände, Bosse, Geschäftswagen, also kaum mal jemand, der das Ding privat gekauft hat. Also gerade die großen Motorisierungen, die 80er. Also damals hast du als Intendant ja auch noch nicht so viel verdient, ne? Das waren noch andere Zeiten. Das waren andere Zeiten. Nicht, aber es gab natürlich dann immer mal wieder noch die alten Herren, die sich dann als letztes Auto nochmal den Vergaser 280er gekauft haben. Und die, aber auch nur, weil sie in 911er nicht mehr reingekommen sind. Wahrscheinlich. Aber wenn die kriegt man heute komischerweise manchmal noch in überraschend gutem Zustand. Dann stirbt irgendeiner weg, der schon seit 15 Jahren nicht mehr mit dem Auto gefahren ist. Und also den könnte man kaufen. Also die sind dann überraschend gut erhalten. Und ich hatte mal eine Weile so einen, und der war auch recht sparsam. Den habe ich so bei normalem Landstraßentempo unter 10 Liter gekriegt. Fein. Mit der Vergaser-Variante. Ja, aber das ist ja okay. Also es ist furchtbar heutzutage. Ja, ne? Ja, 10 Liter sind heutzutage absolut. Ist alles über 5 Liter irgendwie echt gemein. Genau. Aber 10 Liter ist bei so einem Ding. Den V8 hast du auf keinen Fall unter 13 Liter gekriegt. Das geht aber auch noch. Also wie du sagst, ein vergleichsweise sparsames Auto für die Zeit. Ich erinnere mich dran, wann war denn das? Ich habe einen Führerschein 1987 gemacht. Da hatte mein Vater einen Ford Granada, einen 2 Liter, einen reinen Sechszylinder. Ja. Und damals, habe ich schon mal in irgendeiner Sendung gesagt, damals war es noch so, dass unter Kindern damit angegeben wurde, wessen Vaters Auto am meisten verbraucht. Ja. Das auch schön, das kam der Granada gut weg, oder? Der kam aber richtig gut weg. Also ich habe sowas wie 15 Liter im Hinterkopf. Ja, im Stadtpark, das habe ich gerne. Krass. Naja, gut. Also wie gesagt, ich resümiere jetzt nochmal. Es gab warte mal, mal kurz überlegen. 4 Motorisierungen. Mhm. Der 280er einmal als Einspritzer und einmal als Vergaser. Und die V8 gab es als 3,5. 4,5 und 6,9 Liter. Das ist auch 8 Zylinder. Mhm. Und der 6,9er war der. Es ist völlig aus der Zeit gefallen, aber. Holger, du weißt ja, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Hubraum statt Spoiler. Außer mehr Hubraum. Richtig. Und aus irgendeinem, ich weiß gar nicht warum. 6,9. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube, es lag es daran, dass BMW dann irgendwann mit seinem 12-Zylinder kam. Ich weiß aber nicht. Hat das jemand gekauft? Ernsthaft? Den die 6,9? Natürlich. Ja? Also in Amerika natürlich. Ja, gut, in Amerika, aber hier in Europa ist auch. Und als er damals rauskam, der kam ja dann erst später, ich glaube, der kam erst 76 überhaupt, als der 116er eigentlich schon gut eingeführt war, gab es nochmal zur Modellpflege, gab es eben nochmal diese Übermotorisierung. Ja. Und damals hieß es so, und jetzt Automotor und Sport testete den. Und dann hieß es, ja, wir lassen den gegen den Porsche 911 Turbo mal anstinken. Mal gucken, wer den Kilometer schneller schafft. Der Benz. Genau, und dann hat Mercedes gesagt, so, also der muss gewinnen natürlich. Nicht? Der Mercedes muss gewinnen. Und hat auch gewonnen. Ja, also durch, einfach durch schiere Kraft. Ja, ja, ja. Und nach dem Test war allerdings die Automatik zerraucht. Also das war wahrscheinlich ein besonders gut eingestellter Motor. Aber das scheint irgendwie auch so ein ich erinnere mich dran, das hat auch ein Freund von mir erzählt, dessen damalige Freundin. Neureichen Familie, Doppelgarage und sowas. Und der ist irgendwie mit dem Vater seiner Freundin irgendwo hingefahren. Der Vater macht die Doppelgarage auf und da steht ein 911er und ein 124er. Der Vater sagt, wir nehmen den schnellen und steigt in den Benz. Ja. Weil es ein 500er 500 war. 500e. Genau. Ja. Anscheinend hat Mercedes da irgendwie so ein... Ja, die haben das, anscheinend haben die das häufiger mal geschafft, die Sportwagenkonkurrenz auszubrunzen, zumindest auf der Viertelmeile. Naja, weißt du, es war ja damals, als der 108er, der Vorläufer des 116er mit dem 6-3er auf den Markt kam, das war ja auch wieder so eine Feierabendbeschäftigung, nicht? Wie war das nochmal? Damals war noch Erich Wachsenberger, war damals noch Motorenchef bei Mercedes. Das haben die Jungs, ich glaube, das lief bei alter Schule, lief auch mal die Story, ja. Wie ist der 6-3er überhaupt gekommen? Und die hatten, ein 111er, also ein Coupé, der den Vorderwagen auch hatte vom 108er, also der sehr ähnlich war, und haben da eben diesen M100, diesen fetten V8 eingebaut, der so groß war, dass der gar keine Ölwanne haben konnte. Ja, deswegen hatte der eine Trockensumpfschmierung. Ah, okay. Ja, also da musste der Öltank woanders sein und der wurde von da aus dann eben geschmiert, ja. Der Motor. Und dann schwierig, dann in die Innenkotflügel da die Auspuffkrümmer reinzukriegen. Also das war alles eine ziemliche Bastelei und der war noch nicht hundertprozentig leise. Ja, und dann ist eben irgendwann nach Feierabend donnerte der mal übers Werksgelände und Wachsenberger hörte das. Ja, was ist denn das für ein Motor, der da gerade läuft? Ne? Und hat dann gesagt, okay, Jungs, macht mal weiter. Nicht? Wir wollen mal gucken, wie weit wir es treiben können. Und die haben es dann eben so weit getrieben, dass der serienmäßig zu haben war. Und passiert sowas heute noch? Mehr, ne? Dass da so ein paar Ingenieure sagen, komm, wir zwitschern uns ein und gucken mal, was wir gehen. Das gab es ja öfter mal, nicht? Das gab's, ja. Also bis hier der GTI, der Einser, ja, GTI, ja. Ist ja auch so entstanden. Da gab es, glaube ich, mal ein Ford Transit Connect. Stimmt, den haben sie auch mal grotesk aufgerüstet. Der hatte die Komponenten vom Focus ST drin. Ja, nee, nicht ein Cosworth Transit, den sie mal gebaut haben? Den gab es davor auch. Also gab es immer mal wieder. Ja. Und also den fand ich cool. Also so ein. Ja, aber das Wolf ist eben, im Schafspelz. Ja, genau. Oder ein Sleeper, nicht? Sieht von außen nach nichts aus. Noch ein bisschen Rost dran malen. Genau. Letzte Woche habe ich Streckenmoderation bei der Hamburg-Berlin-Klassik gemacht und da fuhr ein 53er Käfer mit. Der sah so aus, ob sie den gerade vor 2 Tagen aus der Scheune gezogen haben. Also wirklich absolut patiniert und überall Rostschutzfarbe drauf und also ein bisschen Wachs, damit er nicht noch weiter rostet. Und sah also wirklich, ob der überhaupt hier vom Startplatz wegkommt, nicht? Ja, unterm Blech hatte der 1600er Porsche-Motor, die Bremsen, Fünfganggetriebe, der ging richtig zur Sache. Ja, klar, wiegt ja nichts. Ja, toll. Ja, also toll, dass es so eine Autos gibt. Bloß du kriegst die heute, wenn es eben nur so eine Miniserie ist, nimmt niemand die Mühen der Zulassung auf sich. Und selber bauen kannst du dir so ein Ding auch nicht, weil du ja dann was völlig anderes als in der Betriebserlaubnis Abgas wäre. Also das geht alles nicht. Das hatten wir schon oft, das Thema. Du kannst eben eigentlich nur, Sleeper kannst du dir nur aus alten Autos bauen. Ja. Da kann man ja dann, da könntest du ja theoretisch einen ganz modernen Motor einbauen. Zu diesem besten Auto der Welt, dem 116er, was hat die Konkurrenz dem entgegengesetzt? Na, es gab damals, also 72 kam er raus, parallel, eigentlich gab es ja damals nur BMW, was so ein bisschen entgegensetzt. Und die hatten den 3 Liter SI, also den E3. Ja, der eigentlich mehr E-Klasse war, also unterhalb der S-Klasse. Ja, und vor allen Dingen, diese BMWs, die erscheinen mir nicht so als Luxuslimousine. Die waren Fahrerautos. Sondern als, Luxussportfahrzeuge eher so ein bisschen. War auch so, es ging immer so ein bisschen hin und her. Und dann kam ja, wann war das? Was hat das Ausland zu bieten gehabt? Citroën SM oder sowas? Warte mal, 72 gab es ja noch die DS. Die gab es bis 73, glaube ich, neu. Ja. Und danach kam der CX. Das waren die großen. Und aber der war nicht also so schön. Der kam da nicht annähernd dran. Ja. Dann hätte man vielleicht sagen können, okay, Jaguar mit dem XJ, mit den XJ-Modellen und den Daimler-Parallelmodellen, die waren auf Augenhöhe, was die Motoren betraf, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Aber der Rest der Technik war qualitativ, die waren auch konstruktiv. Wirklich innenliegende Scheibenbremsen und so ein Kram. Also wenn die Dinger gut gewartet und gut gebaut waren, dann fuhren die auch gut. Aber das hatte also nichts mit einem modernen Automobilbau zu tun. Warte mal, was hatten wir noch? Na, dann in Amerika gab es in der Zeit gab's ganz normal Rahmenfahrzeuge, Postkutschenfahrwerk, ja. Blattfedern, dicke V8. Also ingeniös war Mercedes und alles andere war wann, dahinter. Wann hat Mercedes das verloren? Na, verloren hat es, naja, dann als, also spätestens mit Schremp. Ne? Daimler Chrysler. Daimler Chrysler, das war ja eine Katastrophe. Nicht? Also qualitativ und auch ingeniös war da gar nichts mehr. Nicht? Aber warum ist Mercedes dann nicht wieder hingekommen? Also warum schafft Mercedes es heute nicht mehr, das beste Auto der Welt zu bauen? Tja, du, aber wer baut denn heute das beste Auto der Welt? Der Chineser. Ja, Quatsch. Macht er auch nicht. Die Autoindustrie, die hat sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau nivelliert. Ja. Also da so richtig mal so eine Highlights, die da rauspieken. Das war das letzte. Ja, Bugatti Veyron war so ein Ding, ne? Wo du ja, sagst, aber das ist doch ein. Ja, aber da konntest du wenigstens nochmal sagen, okay, 1000 PS, der hebt nicht ab. Was ich nach wie vor total faszinierend finde, ja, dass das Ding nicht abhebt. Der ist 120 km/h schneller als ein Jumbo-Jet braucht, ja, um abzuheben. Das naja, aber nicht lange, weil die Reifen gibt's ja nicht dafür. Also, ach, das ist, nee, Holger, also dieses Prädikat, das beste Auto der Welt, das ja, heftet sich ab und zu mal wieder jemand an. Aber ich glaube, das Automobil als solches, also insbesondere das mit dem Verbrennungsmotor und mit. Ist ausentwickelt. Ja, es ist ja ausentwickelt. Nicht? Da gibt es immer mal wieder. Deswegen nicht umsonst ist ja heute, wenn ein neues Auto präsentiert wird, da geht es ja immer nur um die IT-Ausstattung, nicht Multimedia, was ja, kann aber das ist wahrscheinlich dann das, was das beste Auto der Welt ist momentan mutmaßlich ein Tesla, weil der die Software-Fahrwerkssteuerung am besten im Griff hat. Oder? Na, ob er das am besten im Griff hat, ist die große Frage. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ja, aber also alleine, dass das Fahrwerk nicht mehr letztlich mechanisch oder physikalisch gut ist, sondern per Software gut gemacht wird, je nach Fahrzustand. Ist die Frage, ob man sowas will. Also ich, ja, aber ich bin ja jetzt oldschool. Ich würde das auch nicht wollen. Ich trage auch lieber mechanische Uhren als Quarzuhren. Ich möchte gerne ein Fahrwerk haben, was seinen Namen verdient und nicht irgendeine Postkutschenanlage, ja, die elektronisch gesteuert, domestiziert wird. Aber wenn wir tatsächlich alles ausentwickelt haben, ist das halt der letzte Teil, der noch entwicklungsfähig ist. Und dann würde man es daran messen. Und jetzt komme ich eigentlich zu meinem Punkt. Und das ist halt total lame. Ja, lame. das ist halt total lame. Ja, super, ein guter Software-Ingenieur hat gute Arbeit gemacht, aber das hast du im Zweifelsfall auch in einem iPhone. So, eigentlich müssten wir jetzt ja mal zu meinem 116er kommen. Das steht hier noch. Wo hast du die Karre eigentlich her? Ja. Weil du bist ja nicht der Mensch, der irgendwo hin und sagt, oh, ein Gebrauchtwagenhändler im Berliner Speckgürtel bietet einen an, ich kaufe den jetzt. Nee, so nicht. So war es überhaupt nicht. Also ich hatte immer mal wieder einen 116er von Freunden und dann so im näheren Umfeld, sodass ich mit dem Ding auch mal fahren konnte. Also ich kannte das Auto und mochte es eigentlich auch immer und hatte aber dann nie einen, der wirklich mir gehörte. Und dann eines Tages, da gab es die zweite Hand noch, ja, also die gedruckte Ausgabe. Zweite Hand für alle, die nicht in Berlin leben, kostenlose Kleinanzeigen. Ja. Wöchentlich? Ah, nee, sogar mehrfach in der Woche waren die früher sogar. Gab es zwei oder? Dienstag, Donnerstag, Samstag. Ja, genau. Dienstag, Donnerstag, Samstag, sagt der Produzent. Das war die Bibel derjenigen, die irgendwas gebraucht kaufen wollten. Genau, außer wenn du eine Wohnung gesucht hast, dann hast du abends vom Tagesspiegel Verlag gestanden. Morgenpost. Oder Morgenpost, genau. Dann hast du vom Verlag gestanden, die erst die Telefonzellen bevölkert. Und guckte natürlich immer die Gebrauchtwagenanzeigen in der zweiten Hand. Und da fiel mir ein paar Wochen am Stück auf, war inseriert, ein 380 SE, Baujahr 1976. Jo. Und es gab es nicht. Dieses Auto gibt es nicht. Ach so. Denn der 380 SE, der kam erst 1980 raus. Aha. Ja, das war also eine Weiterentwicklung. Nachrüstmotor, Austauschmotor. Genau, also. So stellte sich dann auch heraus. Also ich habe dann gesagt, so, und der sollte kosten, weiß ich nicht, 800 Mark. Das sind so diese Sachen, die heutzutage so unendlich wehtun. Also der 800 Mark, ja, weil ist halt eine alte Karre, was willst du damit machen? Ja, genau. Das ist so wie der VW-Bus meiner Freundin Sandra, T2. Das war halt damals, Mitte der 90er, war das halt ein oller Bus. Ja. Willst du doch nicht fahren. Der hat noch so ein Bakelithupe, fährt doch keiner mit. Nee. Und ja, mit 50 PS, da kommt er gar nicht von der Stelle. Das ist doch scheiße, so eine Karre, also schmeiß die weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich gesagt, so nach 2 oder 3 Wochen und der stand immer wieder in jeder Ausgabe drin. Ja. Kann doch nicht sein. Ich rufe da jetzt an. So, und dann kriege ich den nicht. Und dann irgendwann nach vielen Versuchen kriege ich ihn doch. Und dann sagt er, ja, das ist so ein Experimentalfahrzeug. Das gehörte mal einem Meister einer Mercedes-Niederlassung in Nürnberg. Und ich habe den beim Billardspielen gewonnen. Okay. Ach so, ja, und naja, nee, der muss jetzt weg, und stellte sich dann nachher raus, er war wieder in so einem Billardturnier drin und brauchte dringend Geld. Ja. So, dann stand der irgendwo in einem Außenbezirk, und ich bin da hingefahren, nee. Und kam da an, und der hatte so einen Treffer auf der Beifahrerseite am Kotflügel, also eine Beule, sah auch nicht so richtig gut aus, aber lag tief, also tief gelegt, und hatte AMG-Felgen, also diese Penta-Felgen drauf, 16 Zöller, und hinten, glaube ich, waren 225er und vorne 205, also ziemlich, also damals sehr breit. Ziemliche Walzen, ja. Ah, dachte, ja, cool. So, und dann habe ich den da rausgeklingelt, und der war kalt. Ne? Also der war nicht vorher schon mal angelaufen. Ich so, na, dann wollen wir doch gleich mal gucken, wie springt der an. Ja, der springt gut an. Hat sich reingesetzt, bumm, sprang sofort an, V8. Motorhaube aufgemacht, und tatsächlich, da war der Alu-V8 drin, den es in der Karosserie nie gab. Ja. Ja, sagt der Typ, also dieser besagte Mercedes-Meister aus der Niederlassung, der hat da den gesamten Drivetrain von einem 126er eingebaut. Also von der Nachfolgegeneration. Also inklusive Getriebe, ja. Kardanwelle, Achse. Achse nicht, die Achse nicht. Der war ursprünglich, war es ein 280 SE. Ja. Also mit dem Sechszylinder, mit der entsprechenden Hinterachsübersetzung. Hatte aber drin die Viergangautomatik und den 380er Carjet-Tronic Motor mit 200, was hatte der? 220 PS, glaube ich. Auf der Viergangautomatik ist heute unglaublich. Ja. Naja, damals war eine Viergangautomatik ja, klar, der Technik. Ja, und, ja. Und vor allen Dingen im Gegensatz zu der alten Dreigangautomatik fuhr die Kiste dann noch im ersten Gang an. Ja, der andere fuhr ja mal im zweiten Gang an. Echt? So. Mein erster 123er hatte diese Dreigangautomatik. Der war aber auch eine Viergangautomatik. War es auch eine Viergangautomatik? Und der fuhr aber, also der. Okay, das die, war eine. Das war auch eine Viergangautomatik, aber der fuhr eben immer nur im zweiten Gang an. Es sei denn, du hast auf S geschaltet. Darum hatte ich das Gefühl, das sei eine Dreigangautomatik. Ja, nee, der fuhr immer im. Das ging ja auch mit der Wandler, mit dem Drehmomentwandler, ja, war das okay. Ja. Na gut, also, ja, aber sagt er, machen wir mal eine Probefahrt, aber ich fahre. Na gut, meinetwegen höre ich mir eben auf dem Beifahrersitz an, ne, die Geschichte, was da so läuft. Dann fuhr er vom Hof runter und es rappelte und klopfte. Ja, sagt er, es gibt sich aber gleich. Da fuhr er ein bisschen schneller mit 60 und dann hört es tatsächlich auf. Und dann schaltete der und der fuhr gut. Und der Motor lief. Aber was hat er vorher gemacht? Also was hat er zwischen 0 und 60 gemacht? Naja. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Okay. Genau. So, und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, dann stellte sich beim Gespräch heraus, dass er also dringend Geld brauchte und er kann ihn auch nicht selber verkaufen, weil der ist ja auf seine Tochter zugelassen. Mir alles egal, wenn ich jetzt die Papiere habe und ich zahle jetzt hier 500. Ja, sagt er, 500 ist okay. Habe ich also 500 Mark bezahlt, kriegt er alle Papiere, kriegt er auch einen Kaufvertrag. Den habe ich sogar noch, heute noch. Und konnte mit dem Ding nach Hause fahren. Ja. Und dieses Klappern hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bin also sofort als allererstes in die Werkstatt, Hebebühne hoch. Und da stellte sich heraus, dass eben bei dem Swap, also bei dem Umbau zwischen Motor und Getriebe und allem so, da passt eben von den Maßen her nicht hundertprozentig mit der Kardanwellenlänge zusammen. Und da war vorne dieses Schiebestück, das schnäbelte gerade so an. Ja, also saß ganz knapp auf dem Wellenstumpf, der nach hinten ging, und hatte sich dann verschoben und immer erst bei höheren Drehzahlen stabilisierte es. Ja, okay. Und das Kardanwellenmittellager, das war nur noch in Fragmenten vorhanden. Ja, also das eierte da um die Welle rum. Naja, also das musste dann schnell geändert werden. Und dann haben wir irgendwie haben wir ans Getriebe irgendein Stück von einem Strich 8er gemacht, der länger war und aber auch raufpasste, auf das Schiebestück passte da und ein neues Mittellager. Und dann war das gut. Das war also eine schnelle Nummer. Und danach fuhr die Kiste richtig gut. Ja. Bis heute? Ich habe den lange nicht mehr gefahren. Was auch so deine Art ist. Ja. Naja, nee, das war, wie war denn das? Muss man kurz überlegen. Da war, also erstmal hatte der... Genau, der 126er hat ja schon einen elektrischen Tacho. Also der hat keine Tachowelle mehr. Und deswegen zeigte der Tacho nichts an. Gar nichts. Gar nichts. Auch nicht schlecht. Ja, also ich musste immer so schätzen, wie schnell ich gerade fahre. Machte man damals ja ohnehin, nicht? Also so genau habe ich es nicht drauf angelegt. Und vor allen Dingen hatte der auch keine Öldruckleitung mehr zum Kombiinstrument, sodass also die Öldruckanzeige immer auf Null blieb. Also der 116er hat ja noch tatsächlich eine Leitung vom Ölfilter, die zum Kombiinstrument führte, wo richtig Öldruck drauf war. Okay. Und der 116er hat nur so eine Übergabedose, die dann auf ein elektrisches Instrument, also was dann später Stand der Technik war. Und deswegen war auch nie Öldruck da. Also man konnte ihn nicht sehen. Ja, aber der war offenbar da, weil er fuhr ja, der Motor lief ja, klopfte auch nicht. Gut, aber das war eben alles so ein bisschen suboptimal. Und dann passierte das, was bei vielen 116er irgendwann mal passiert, dass die Hauptkraftstoffleitung sich auflöste und eben alles von sich spülte. Und das war dann letzten Endes auch der Grund, wieso ich den Wagen erstmal wieder hingestellt habe. Und dann gab es mal ein, was war dann, da haben wir irgendeinen Fernsehbeitrag gemacht und da wollte der Autor, wollte gerne so ein richtig rostiges Auto haben. Da habe ich was, ja, nämlich die Kiste, der war natürlich total rostig. Und dann haben wir... Die alte Ente hattest du gerade nicht zur Hand. Die hatte ich gerade nicht zur Hand. Und habe dann also erstmal wieder diese Hauptkraftstoffleitung erneuert. Und dann fuhr der auch wieder. Also Sprit eingefüllt. Der blieb ja dann auch drin. Und ich fuhr dann mit dem Ding zu einer Dekra-Prüfstelle. Und habe mal ein Gutachten machen lassen. Das war ja mal ganz interessant, mal rauszukriegen, was hat er denn jetzt? Nicht? Also Bremse war top. Der hat auch die 126er Bremsen drin, die aber fast identisch sind zum 116er. Und Abgaswerte waren auch top und Lenkung war auch top. Nur eben, naja, vorne Rost, da Rost und die Querlenkeraufhängung hinten, die waren auch rissig und so. Also ich habe da eine ziemlich lange Mängelliste gehabt. Und ich weiß heute noch, dann sagte der Autor, so, dann fahr mal das Auto raus. Also habe ich es rausgefahren. Und die letzte Einstellung war der TÜV-Prüfer, der so mit einem Besen den Rost zusammenkehrte und dann so über die Schulter zurück mit seinem Besen sagte er in die Kamera, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Sehr schön. Ja, also der 116er, innen drin hat, der hat auch viel Kram nachgerüstet gekriegt. Der hat also eine Velour-Ausstattung, elektrische Fensterheber, hinten die Leseleuchten, die auch cool. Ein Aufpreis extra waren, also auch sehr schön. Und das ist ein kurzer. Denn es gab die 116er ja immer mit langem Radstand. Das waren dann die SEL-Varianten. Ja. Die hatten 100 mm, also 10 cm mehr Radstand. Dann waren die hinteren Türen auch ein bisschen länger. Ist dann halt wirklich aber eher das Chauffeursauto, ne? Wo dann das ist dann wirklich das. Da sitzt dann der Vorstand hinten rechts, ja. So, und dann habe ich das Einzige, was ich dann noch gemacht habe, ich habe dann die Pentas mal abgebaut und habe die verkauft. Da gab es dann mehr Geld, als das ganze Auto gekostet hat. Und dann war ich zufrieden. Ja, das sind keine Räder mehr. Ja, das und dann. Doch, nee, Räder nicht. Ich habe da ganz normale Räder. Ach so, okay. Ja, also, ist auch, ich würde ja gerne fahren, aber Räder. Steht dem Auto auch irgendwas besser. Fehlt. Holger, es steht dem Auto einfach heute aus heutiger Sicht. Schleift da. Aus heutiger Sicht steht dem Auto die normale Radreifenkombination mit Blechdeckeln besser, finde ich. Ja, glaube ich sofort. Ja, sieht einfach besser aus. Warte mal, was gibt's noch dazu zu sagen? Genau, nun war der ja umgebaut und die Papiere, also der hatte sogar noch TÜV, als ich ihn kaufte, aber eben als 280 SE. Das war nicht eingetragen? Nein, natürlich war es nicht eingetragen. Oh. Ein Experimentalauto. Niemand wollte den haben. Der stand wochenlang in der Zeitung. Und ich habe den dann für 500 Mark gekauft. Aber hast du das dann eintragen lassen können? Würde ich jetzt kriegen, denn ich habe über Forenkontakte die Originalpapiere von einem Vorserienauto, also einem Erprobungsfahrzeug der Daimler-Benz AG, die haben damals auch eine 116er-Karosse mit den Komponenten des späteren 126ers ausgerüstet, um die zu erproben. Also wie funktioniert? Mit anderen Worten, das existiert schon mal und darum darfst du das jetzt auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Herstellerfreigabe ist, aber da stehen alle Daten drin, die mein Auto ja auch hat. Ja. Ja, und also ich habe es jetzt noch nicht probiert, weil ja noch gewisse Rostschäden zu beseitigen sind, die übrigens also aus heutiger Sicht gar nicht so schlimm sind. Ja, also die 116er, die heute saniert werden müssen, die sind viel schlimmer. Mhm. Also der steht ja jetzt schon ewig im Trocknen, also der rostete eben nicht weiter. Ne? Ja, und aber das ist eigentlich ein Auto, den werde ich auch nicht aus der Hand geben. Also wenn ich in Rente gehe, dann mache ich den mal fertig. Ne? Natürlich. Ja. Was ich mich die ganze Zeit frage, hast du eigentlich auch einen Porsche? Nee, keinen. Warum nicht? Ja, immer zu teuer gewesen. Ja. Ich habe zwar natürlich eine Porsche-Liebhaberei, weil eins der ersten Autos, in dem ich überhaupt mitgefahren bin, war ein 356B, der gehörte meinem Onkel. Gibt es irgendjemanden, der, also außer jemand, der grundsätzlich Autos doof findet jetzt, aber gibt es irgendjemanden, der keine Porsche-Liebhaberei hat? Ja. Ja? Es gibt Leute, die mögen die nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es ideologisch ist. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht, also die frühen Porsches, die sind ja nun... Ja, aber sie sind schön. Also ich finde, das ist nach wie vor ein unglaubliches Karosseriedesign. Es liegt im Auge des Betrachters, Holger. Okay. Ja, also es gibt Leute, die finden die nicht schön. Also das kann ja gar nicht sein. Ich bin nach langer Zeit der Porsche hinterherhechelei dann irgendwann davon abgekommen. Ja. Als vor, weiß ich nicht, 5 oder 6 Jahren, als die Preise da ins Nirvana hochgeschossen sind, dann entwickelte sich da wieder sowas Ähnliches, wie es vorher nur bei Ferrari gab. Ja, irgendwelche Spinner, die außer der Farbe ihres Autos überhaupt nichts wussten. Ja. Und ja, mit ja, und heute sind wir den Spinnern halt dankbar, dass sie die alten Dinger, die sie teuer gekauft haben, für noch mehr Geld am Leben halten. Ja. Und wir in unseren alten Schrammelskisten uns die schönen Porsches draußen angucken können. Das ist mir sowieso immer lieber. Ich hatte mal... Du wohnst ja lieber im Plattenbau und hast einen Altbau gegenüber als umgekehrt. Ja, ja, genau. Das kann man so sagen. Aber ich habe eben eher, also Mercedes-Fahrzeuge, davon habe ich eine ganze Menge. Die gab es eben auch immer besser so als... Weitwunde. Ja klar, ich meine, das ist viel eher ein Massenprodukt als ein Nischenprodukt. Also ja. Porsche ist ja bis sie mit dem Cayenne angefangen haben, war Porsche doch eigentlich immer ein Nischenfahrzeug. Naja, das war ein Sportwagenbauer. Ja, ja, wer kauft sich schon einen Sportwagen? Nicht? Also wenige. Ja, die Leute, die im Rentenalter noch da unten reinkommen. Und die dann auch wieder rauskommen. Das ist ja auch. Das viel wichtiger. Außer wenn du Massagesitze drin hast und Intendant bist. Das ist wieder was anderes. Ja, aber aus der S-Klasse kommt man immer gut raus. Die haben weit öffnende Türen. Die haben auch relativ große Sitze. Also man kann sich da es wohl gehen lassen. Ein echtes Langstreckenauto. Und das ist übrigens auch heute noch, wenn du mit einem 116er, unabhängig vom Benzinverbrauch, Hamburg-München fährst, also du steigst aus und bist froh. Ja, geht. Es ist ein Langstreckenauto. Das war mein 124er auch. Ja. Also der hat auf der Langstrecke, je weiter ich damit gefahren bin, desto mehr Spaß hat es gemacht, auch mit dem zu fahren. Ja. Und bist du da mit dem Sitz klargekommen? Also ja, doch, das war okay. Ja. Also der war, doch. Ein festerer Sitz wäre schöner gewesen, aber nee, der ging schon. Man konnte ja die S-Klassen und die SLCs damals, die konnte man ja auch mit Recaro-Sitzen nachträglich oder schon ab Werk sogar. Und zwar diese mit den Löchern oben drin, wo dann so Hosenträgergurte durchkommen. Naja, so eine nicht. In der S-Klasse. So eine nicht. Nee, aber die S-Klasse selber ist meines Wissens ja dann nicht mehr für Sporteinsätze verwendet worden. Das waren nur die SL und SLCs. Ne? Jochen Maas fuhr ja mal die, die Dakar, die Rallye Dakar mit. Mit einem Werksauto, mit einem SLC 5.0. Krass. Ja, hatte hier nicht der Kollege Dingens, der die Morningshow früher gemacht hat, hatte der nicht ein SLC? Nee, ein SEL? Nee, hier unser Christopher Zohn? Ja, genau, Christopher. Ja, der hatte ein SLC. Der SLC, ne? Der stand dann irgendwie morgens immer da, da habe ich auch gedacht. Genau. Naja, der wollte das Auto ablecken. Ja, nee, der war auch ein schöner Wagen, aber der ist dann irgendwie auch den Weg allen Irdischen gegangen irgendwann. Eigentlich auch ein verlachtes Auto. Nicht? Das war ja die Parallele, also das die Coupé-Version, wenn man so will, vom 116er. Genau. Den 107er. R107 war der SL, also das Cabrio, und der W107 war eben das Coupé. Oder C107, sagte man dann. Ne? Mit den Lamellenscheiben hinten. Ne? Der war ein bisschen länger als der SL. Aber die hatten eben viele Gleichteile zur S-Klasse. Ne? Ja, klar. Also die Motorisierung war immer gleich und... Fahrwerk wahrscheinlich auch, oder? Weitgehend. Also das war, da kann man, Gott sei Dank, denn sonst könnte man die Autos heute alle gar nicht mehr erhalten. Kein Porsche. Wie viele Mercedes haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben noch, da muss man gucken, die Türpitz hatten wir schon, dann haben wir noch 223er Kombis, dann haben wir noch 123 eine Limousine und noch ein 116er. Auch eine schöne Geschichte. Der feine Herr. Ja, ja. Der ist aber jüngeren Datums, also den habe ich jetzt erst seit 3 Jahren. Citrus Grün Metallic. Das ist eine Sonderfarbe, die, wenn die Sonne scheint, da tränt einem das Auge. Okay, aber wenigstens mal eine Farbe. Eine richtige Farbe. Das ist ja das, was mich ja an der Moderne völlig fertig macht. Schwarz, weiß, silbern. Also ansonsten siehst du kaum was. Leasing Grau, Leasing Schwarz. Leasing Grau, Leasing Schwarz. Und ich habe ja, mein Bus ist ja orange. Mhm. Also der Farbtupfer im genau das, weil ich hatte die Wahl, dunkelblau, weiß oder orange. Ich habe gesagt, nee, langweilige Autos gibt es nicht, neben orange. Stadtwerke orange. Bitte? Stadtwerke orange. Nee, es ist Hokkaido orange Metallic, also ein dunkleres Orange, so ein bisschen ins Kupfrige gehend. Und wir stehen in Getzer in Dänemark in der Fährspur, wo die so aufgefächert werden und warten, dass die Fähre aufmacht oder ankommt. Und exakt das gleiche Auto steht hinter uns. Ach. Kommt der angefahren. Genau mein Auto. Und Typ steigt aus und sagt, also ihr habt ja vielleicht einen schönen Wagen. Gab es da auch einen 116er vielleicht? Also hast du irgend so eine alte S-Klasse mal gesehen, die da vielleicht in Urlaub? In grün, meinst du? Nee, überhaupt. Überhaupt. Ist irgendwas Altes da rumgefahren in deinem Urlaub? In Dänemark? Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, weil wir aber auch... Würdest du doch sehen. Nee, das Problem ist, wir waren auf einem Campingplatz, der dermaßen weit ab vom Schuss ist. Wir sind da praktisch gar nicht groß weg. Und wir sind nur einmal da raus in dieser einen Woche und sind damit zum großen Reisebus der so ein kostenloser Touristenrundbus ist. Nee, nach Stege, was die Inselhauptstadt auf Möhnen ist. Also. Und da sitzt du halt oben im Bus und guckst die Landschaft an. Aber tatsächlich. Also gut. Aber ich was ich meine, da öfter gesehen zu haben, ist, die fahren ältere Autos. So insgesamt. Das ist jetzt gefühlt, fahren die ältere Autos da. Ja. Die haben ja auch, ich glaube, da sind Luxussteuern drauf. Brutale Luxussteuern, ja. Die haben wir ja nicht. Gott sei Dank noch. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu Kesslers Garage? Gar nicht. Wir weisen darauf hin, dass wir das nächste Auto sicherlich noch besprechen werden. Da gibt es doch ein paar. Dreier BMW. Der Dreier BMW? Hast du eben gesagt. Ja, können wir auch einen anderen. Muss ja nicht, wir können ja auch den Peugeot 205 GTI nehmen. Rennsemmelchen. Steht da auch noch. Auch nicht schlecht. Andreas Kessler, ich danke dir. Tschüss, Holger. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.